Willkommen zum Ladies Talk, dem Hobby-Podcast. Willkommen zum Ladies Talk, dem Podcast, in dem es um Hobbys geht. Konnichiwa, Mina-san. Die Aufnahme habe ich schon mal gemacht, aber es hat mir nicht gefallen. Es war mehr wie eine Aufzählung und am Ende dann mehr Gebrabbel, aber irgendwie, nein, zu langweilig. Ne? Ein Datum gesagt, dann was gemacht wurde und das ist ein bisschen zu langweilig. Hier und da kommt eventuell doch ein Datum drin vor. Angefangen beim 1. August, also es geht weiter, nachdem die Wandernadel erreicht wurde. Hatten wir in den Ferien auch was mit den Kindern unternommen. Wir waren im Schwimmbad in Glücksburg mit den Jungs und das war echt toll, das war richtig süß. Es hat echt Spaß gemacht, ich habe herzlich gelacht mit den Jungs zusammen. Wir waren draußen im Becken und da war so ein Wasserball, mit dem wir dann gespielt haben. Also hochwerfen zum anderen, man musste fangen, wir standen halt draußen zu viert verteilt. Und im Wasser fangen ist manchmal echt schwer, vor allem wenn der Ball nicht weit genug fliegt. Oder es war auf jeden Fall sehr lustig, hat echt Spaß gemacht mit den Jungs. Die hatten auch Spaß, auch wenn sie es nicht unbedingt zugeben. Die hatten Spaß. Am gleichen Tag haben wir abends dann noch Honig geerntet, was auch schon längst wieder weg ist. Nicht mal wir selber haben noch Honig. Im August kam auch noch die Vernascht die Welt Japan Box. Ich weiß nicht, ob ich da Ton dran hänge oder nicht. Ich glaube, das ist zu langweilig, wenn man nur erzählt, was man auspackt und isst. Das braucht man eher als Video. Also ich denke mal eher nein. Aber damals habe ich gesagt, ja, es kommt auf jeden Fall. Aber ich glaube nein. Ich muss es mir nochmal nur anhören. 17. 18. August waren wir auch unterwegs zu einer Ruine in Wittenburg. Wir haben Pause gemacht beim Snowdome Edelweiß zum Laden. War nicht wirklich viel los, war recht früh. Nee, eigentlich nicht, war recht spät, glaube ich. Da war nicht wirklich was los, da konnte man nicht viel sehen. Dann sind wir noch angekommen an dem Tag, nachts in Spantekow, feste Landskron. Das war echt komisch, gruselig irgendwie. Es war halt schon dunkel und wir wussten, es ist nur Ruine und nichts in der Nähe. Aber da war Disco-Musik und Disco-Kugelfarben in der Luft. Es hat sich herausgestellt, es waren nur ein paar junge Erwachsene mit ein oder zwei Autos. Ich habe eigentlich nur ein Auto gesehen, aber ich glaube, es waren zwei. Die hatten da auch Stromaggregator mit und haben da halt gegrillt und Party gemacht. Die waren dann auch vor Mitternacht auch weg, sodass wir da im Auto schlafen konnten. Die Hunde hatten wir auch mit. Jo, war halt auch nicht zu kalt im Auto, war okay. Haben da geschlafen, am nächsten Tag halt geguckt. Da lag auch ein Geocache, aber der war leider weg. Den konnten wir nicht finden, trotz Hint von Vorfindern. Deswegen waren wir ja eigentlich da, weil einige gefilmt hatten und das so toll aussah, wollte ich halt auch Fotos machen, so verrückt, wie man manchmal ist. Ich habe auch gefilmt, ja, bis ich dann festgestellt habe, ich habe zu oft drauf gedrückt. Das heißt, Film an, Film aus. Ist halt nur ganz kurz am Anfang was drauf und nicht die Runde, wo wir außen rum gegangen sind, wo ich eigentlich noch mehr erklärt und gezeigt habe. So sind nur kleine Filmchen da geblieben, die ich davor oder ja davor gemacht habe, wie wir reingegangen sind, geguckt haben. Also auch wunderschön, so alte Ruine mit so Gebäuden, die teilweise noch da sind und teilweise komplett weg. Bei dem einen, da denkt man, oh, noch richtig heile und dann geht man rein und da ist nichts mehr. Fehlt sogar ein Teil der Mauer. Dann war da ein anderes Gebäude, das sah aus, als wäre da eine Bühne drauf. So, als wäre das so ein kleines Theater früher, aber das war es ja nicht. Das kann man auch googeln und dann kann man auch dazu lesen. Spantekow, feste Landskron. Weil zu viel Geschichte wollte ich jetzt nicht mit reinbringen. Es ist auf jeden Fall ein schöner Ort gewesen, wenn man Mystisches mag, Ruinen mag, das gerne mag. Ich glaube, da möchte ich auch irgendwann nochmal hin. Am besten mit passender, altertümlicher, mittelalterlicher Kleidung. Stelle ich mir ganz toll vor. Wir waren im August auch noch bei den Kamai-Festspielen. Ron war diesmal mit dabei und wir hatten diesmal die Abendvorstellung. Das ist wieder etwas anderes als sonst, weil dann ist ein Feuerwerk am Schluss. Aber eine Fledermaus hat so ein bisschen die Show gestohlen, weil jeder hat plötzlich zu der Fledermaus geguckt. Oh, da ist eine Fledermaus, ein oder zwei, anstatt auf die Bühne. Ja, das war auch ganz toll. Da waren wir auch noch am Wasser in Bohren mit so einer Hängematte, wo man liegen kann. Da war auch ein Event. In Sandvik, Dosensuche beim Fördesteig. Wir haben auch eigene Pins bekommen mit einer Eule drauf und den Text Arigato. Also ein ganz einfaches Danke als Eule. Als Danke, Mitgebsel, Geschenk, Tauschpin. Es kam noch eine andere Box von Fenasch die Welt, weil man beim Glücksrad mitmachen konnte. Und da gab es Taiwan. Fand ich auch ganz nett. Wir waren zu einer Hochzeit von einem Kescher. Also nicht im Standesamt und auch nicht essen, sondern halt abends zusammensitzen. Auch mal ganz nett und gemütlich. Man konnte auch in Kleidung kommen, wie man wollte. Es wurde nichts erwartet. Fand ich auch mal ganz nett. Mal was ganz anderes als dieses Schnicki-Schnacki-Schick-Schnick. Wir waren auch das erste Mal beim großen Open-Caching-Event, vom Mega-Event. Open-Caching ist ja das Pendant zum Geocaching. Es hat ein bisschen weniger Regeln, weniger dies Spielen, aber hier in Flensburg und Glücksburg sind recht viele. Glücksburg, Flensburg, in beiden Standorten fand das Event statt. Im Piratennest abends war es am Ausklingen. War auch ganz toll, mit der Truppe loszumarschieren. Mein Mann kam nach Feierabend noch dazu. Der musste dann aber auch mit einem Auto zurückfahren, weil ich bin mit eventmäßig mit dem Schiff nach Glücksburg von Flensburg und von Glücksburg auch wieder zurück nach Flensburg mit dem Schiff. Fand ich ganz toll. Da waren auch welche aus Bayern dabei, in Trachtenkleidung, fand ich ganz niedlich, Dirndl, Lederhosen. Im September waren wir mit dem Fahrrad eine Runde cachen im Marsholm. Da kann man sich Fahrräder leihen. Man darf aber nicht so viel erwarten. Also für mich war eigentlich von meiner Größe, die alle irgendwie, die noch brauchbar waren, ja nicht so dolle. Also am liebsten eigenes Fahrrad mitbringen und dann ist das auch schöner. Im September haben wir dann Malu bekommen, ein Chihuahua Terrier Mix. Mir fällt immer nicht ein, was für ein Terrier das ist. Kleiner süßer Zwerg. Total frech, total Pfeffer im Hintern. Niedlich. Einfach schnuckelig. Ist aber Rons Hund. Viele sagen, ach Quatsch, ist doch dein dritter Hund. Nee, ich habe nur einen Hund, Wanko. Der gehört mir, der hört auf mich, der liebt mich. Abgöttisch. Wilma, ja, die erträgt mich, die Prinzessin. Okay, ich denke, sie hat einen auch lieb, aber lieber hat sie ja. Und Malu ist halt Rons Hund. Den hat er sich gewünscht. Der sollte eigentlich nur zum Testen, ob er mit großen Hunden klarkommt. Ob er unterwürfig genug ist oder auch frech ist, weil er da, wo er war, beim Labrador immer hinten drauf stieg und frech war. Es ist einfach, der Hund ist zu gutmütig gewesen, der Große, weil er ist total unterwürfig. Er kann sich Wanko sehr gut unterwerfen. Das klappte sehr gut, nur habe ich nicht bedacht, dass sich dann ein Kind auch verlieben kann in so einem kleinen Hund. Ich hätte nie erwartet, dass Ron sich in einen Chihuahua verliebt. Na okay. Jetzt haben wir halt drei Hunde. Ist ja auch nicht so schlimm. Da haben wir jetzt aber nicht mehr Haustiere als vorher, weil Ozzy uns verlassen hat. Und der ist halt an altersmäßigen Symptomen und Krebs und verstorben. Der Kater, der alte Kater. Ich glaube 18 Jahre jetzt. Ich bin auch wieder Großtante geworden und im Mai 2020 werde ich auch wieder Großtante. Hier bin ich mal aufgeregt. Mal schauen. Den Klimastreik am 20.09.2019 haben wir auch mitgemacht. Als Firma waren wir komplett da, sind den ganzen Weg mit rumgelaufen. bis zum Zopp. Da mussten wir leider zurück, weil Mittagessen wartete aber auf uns beim Inder. Der hat allerdings verschlafen. Das hat also ein wenig gedauert. Ich glaube, da müsste man eigentlich sämtliche Aktionen mal erzählen vom Essen gehen, was so schief gehen kann oder auch nicht. Frühstück in der Eisdiele ist auch ganz toll. Das gibt es auch seit August oder früher letzten Jahres, dass man bei Flora in der Eisdiele frühstücken kann, was 2020 noch nicht vorkommt, aber über 2020 wollen wir jetzt nicht reden. Dann kam noch im September die Fanasch, die Weltbox aus Irland. Da habe ich auch wieder was erkannt, weil ich ja schon mal in Irland war. Das war toll. Wir waren auch in Wunderwaffel das erste Mal. Das ist ein neuer Waffelladen in Flensburg. Da kommt dann der Name auch mit auf den Teller oder Kosename, Spitzname, wie man möchte. Und da gibt es so viel Auswahl. Wir waren bisher zweimal da, jedes Mal die mit Erdnuss genommen, weil einfach lecker. So mit Snickers drin, glaube ich, oder in der Art. Fand ich ganz toll. Ist nur recht mächtig. Also man muss da wirklich mit Hunger hingehen, sonst ist es zu viel. Im September war auch ein Petu-Event. Also das findet einmal im Quartal statt. Flensburg bei Nacht. Eine Führung durch Flensburg wurde gemacht. Und das war recht spannend, weil die Orte oder Plätze kannte man noch nicht. Wurde auch viel erzählt. Ich weiß aber nicht mehr wirklich, worum es dann so genau ging. Templerplatz und Mysterisch und ja. Im Mystery House Flensburg waren wir auch das erste Mal und haben ein Testament gemacht. Das ist, wie nennt man denn das? Da muss man halt Rätsel lösen, um dann halt irgendwas zu finden, zu bekommen. Und man hat nur eine gewisse Zeit. Ich glaube, man hat eine Stunde Zeit. Das war auch ganz toll. Also da hat jeder sein Wissen und Können mit eintragen können. Das war toll. Im Oktober waren wir mit dem Wohnmobil mal wieder in Geesthacht. Da waren wir dann Freitag beim Griechenessen, wie immer. Ja, Samstag so richtig Event gab es nicht, das war halt privat gemacht. Da kam wirklich nur per Einladung rein. Und Sonntag halt das leckere Frühstück, was dazu gehört im Geesthacht. Schaumkussbrötchen, leckere Franzbrötchen, die leckersten, die es gibt. Auch immer ganz toll. Malu war am Samstag da dann auch draußen im Garten mit einer Schleppleine. Ich glaube, die Schleppleine war viel zu schwer für den kleinen Racker. Das sah auf jeden Fall sehr lustig aus, wie er sich abgemüht hat, da mit der Schleppleine rumzulaufen. Aber so konnte er den ganzen Garten nutzen und toben und Spaß haben. Ja, Ron war zwangsweise mit. Ne? Das war halt so wie sonst die Events, wo man Token getauscht hat, Pins getauscht hat, halt in sehr familiär, sehr schön und nur geladene Gäste, weil es waren zu wenig Anmeldungen und die Location, die sein sollte, passte nicht so wirklich. Im Oktober war ich noch mit meiner Schwester in Tönning. Da konnte sie mir genau zeigen, in welchem Haus wir gewohnt haben und wo ich genau geboren bin, ungefähr am Fenster. Weil so in etwa wusste ich es, aber nicht ganz genau, in welchem Haus. Jetzt weiß ich es ganz genau. Wir haben neue Schilder an den Häusern entdeckt. Da stehen Infos zu Vormietern oder der Geschichte drin. Und in einem Haus-Schild steht auch unsere Tante als Vormieterin mit drin. Auch, dass sie Gemeindeschwester war, stand da drin. An dem gleichen Tag bin ich mit ihr noch nach Flora und da haben wir Waffeln gegessen. Mit Eis dabei natürlich, wie eine Eisdiele und ein bisschen Shopping gemacht in Flensburg. Es war ein guter, schöner Tag mit meiner Schwester. Im Oktober haben wir mal wieder Fernbowling gemacht gehabt. War so ein bisschen peinlich, der DJ kam zu mir und sagte dann, was ich machen musste. Weil das ist immer so, ich glaube Freitag, Samstags ist DJ da abends, Disco-Musik. Und er geht dann auch mal rum und sagt Sachen und dann kann man auch Schnaps gewinnen. Und ich musste dann halt mich umdrehen und die Kugel durch die Beine rückwärts schießen. Das Fiese war, es war meine erste Runde und das war mein bester Wurf, ohne zu gucken, wie ich werfe. Der Tag war für mich danach gelaufen. Ich war so aufgeregt wegen dem DJ und dann war die Punktzahl okay, aber nicht das, was ich hätte schaffen sollen. Aber danach alles schlechter, alles schlechter. Das war so deprimierend. Aber es macht trotzdem immer noch mal Spaß, Bowling zu machen. Auch wenn ich meistens die Schlechteste dabei bin. Wir waren auch zum Geburtstag, haben uns eine andere Gärtnerei angeguckt und haben ein bisschen was geshoppt. Ne, wir waren in Hamburg im Gröninger, lecker essen. Und es war auch ein Highlight für das Geburtstagskind. Da kam ein Überraschungsgast. Das war auch ganz nett, mal zu sehen, mitzubekommen. Ne? Noch praktischer war, dass Ron am nächsten Tag keine Schule hat. So konnten wir da auch übernachten. Also in Geesthacht übernachten, nicht in Hamburg. Ja. Was ich da witzig fand, kennt ihr Mundwurfbecken? Gibt es in Brauereien auf dem Herren-WC. Mundwurfbecken. Ich frage mich, wozu gibt es sowas? Man sieht immer mal wieder interessante neue Sachen, die man nicht kennt. Wir sind dann aber nicht direkt nach Hause, sondern über einen Umweg. Ich musste dem Kind immer schreiben, wir kommen später nach Hause, wir kommen später. Weil er hat sich ja um die Hunde gekümmert, die Versorgung und das Rausgehen. Hat ja jetzt einen eigenen Hund, muss er ja eh raus. In Neumünster haben wir uns das Outland Center mal angeschaut. Aber so doll, wie viele das fanden, fanden wir jetzt nicht. Ich fand den Schuhladen, wo Skechers zu kaufen gab, ganz toll. Weil da war mal endlich Auswahl. Auch in feine Schuhe und andere Schuhe, auch in Größen, die mir passen. Und ja, einfach mal toll. Und Lindt. Natürlich Lindt-Schokolade, da haben wir auch eingekauft. Was ich traurig fand, es gab keine Lindt-Eulen. Naja, ob es an der Jahreszeit lag oder die einfach nicht haben, ich weiß es nicht. Ein Starbucks-Café war da auch. Das heißt, ich kann jetzt sagen, ich war jetzt schon zweimal im Starbucks-Café. Einmal Irland, einmal Deutschland. War ich nochmal woanders im Starbucks-Café? Nein, ich glaube, es war das. Oder? Ihr könnt mich gerne korrigieren, falls ihr hört, waren wir in Irland zweimal bei Starbucks oder nur einmal? Ich glaube nur einmal. Ja, ich glaube einmal. Ich hatte eine Minzschokolade und einen Marmorkuchen. Ich weiß gar nicht, was Jan hatte. Aber in Irland, da gab es spektakulärere Kuchen, nicht so normale wie hier. In Oktober war dann auch nochmal ein Event in Husum. Da habe ich Spiegelei und Krabben gegessen. Es ist nicht ohne Nordseetaube ein Vorevent für ein anderes Event. Da gehe ich auch immer ganz gerne hin, weil welche von weiter weg kommen, die man aber kennt. Da haben wir dann zu dritt einen Angelcache gemacht. Ich habe mich dann mit ihr auch noch angefreundet auf Harry Potter oder sogar mit beiden. Spielt ja auch Harry Potter. Ich habe mir nur notiert, dass ich mich mit ihr angefreundet habe bei Harry Potter. Ich weiß es gar nicht. Hat er auch Harry Potter oder nicht? Jan, hast du Harry Potter? Also mein Jan ja schon, aber der weiß ich nicht. War aber auf jeden Fall auch toll. Mal wieder raus, mal wieder was Neues machen. Ich glaube, das waren so die Highlights in 2019. 2020 ist ein bisschen weniger, ein bisschen anders. Aber da kommt auch noch was. Ich habe schon eine Folge aufgenommen, womit ich Japanisch lerne. Ich werde noch eine Folge aufnehmen, warum ich Japanisch lerne. Jetzt esse ich aber erstmal meine Melonpang, die frisch gemacht sind, und trinke einen Kaffee. Tschüss!